2. Guten Tag, Frau Krüger. Hier ist die Gemeinschaftspraxis Dr. Carstens. Sie waren gestern in unserer Praxis zur Krankengymnastik. Sie haben uns die Gesundheitskarte Ihrer Krankenkasse gegeben, hatten aber Ihr Rezept nicht dabei. Bitte bringen Sie es doch bei Ihrem nächsten Termin mit. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Krüger. Hier ist die Gemeinschaftspraxis Dr. Carstens. Sie waren gestern in unserer Praxis zur Krankengymnastik. Sie haben uns die Gesundheitskarte Ihrer Krankenkasse gegeben, hatten aber Ihr Rezept nicht dabei. Bitte bringen Sie es doch bei Ihrem nächsten Termin mit. Vielen Dank. Auf Wiederhören.